take blaues Haar. 6 minutes war on the inside out. Und bis ich das alle noch so sehe, steht auf der einen Seite, bleibt die andere Seite leer. Little Nick Brown, Little Nick Brown, Little Nick Brown, Brown, Brown, Little Nick Brown. Steckt. Ich erkenne jeden Mädchenblick, weil seine Kraft mit mir weckt. Aber ich seh Nils hinter meinem Rücken, den die Mädchen mit ihrem Charme glücken. Nils in die Frau, Nils in die Frau.